Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, heute Nacht hier bei uns. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer und wir haben auch eine kostenfreie Faxnummer für euch. 0800 5678 110. Also was habt ihr Lust, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Erster Anrufer ist Sebastian heute Nacht. Sebastian ist 19 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Sebastian. Boah, aufgeregt. Als erstes muss ich dir mal zu deiner Sendung gratulieren. Das ist ja nett von dir, dankeschön. Wie 100.000 andere schätze ich mal auch. Aber trotzdem freue ich mich sehr darüber. Ja. Um was geht's denn? Mein Thema ist Eifersucht. Mhm. Extreme Eifersucht. Extreme Eifersucht. Das heißt, du bist extrem eifersüchtig. Ja, leider. Erzähl mal. Was. Also ich bin 19 Jahre, meine Freundin ist 15. Mhm. Wir sind am 1.8.2000, haben uns im Urlaub kennengelernt. Mhm. Sind da zusammengekommen nach 2-3 Tagen, nachdem ich es überredet habe, mehr oder weniger. Weil da war sie ja sehr jung noch. Ja, da war sie noch 13. 13, ja. Muss ich aber dazu sagen, zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht. Mhm. Aber ist ja egal, ich setze mich jetzt auch so genau. Ja, auf jeden Fall, sie hat mir so von Anfang an mehr bedeutet als andere. Mhm. Ich war davor, kann ich eigentlich sagen, noch nicht richtig verliebt. Und sie ist meine erste große Liebe. So, und da sie auch noch sehr jung war, ist es klar, dass ich halt auch der Erste war. Mhm. Erste große Liebe. Mhm. Erste Freund in dem Sinne, in allen Bereichen. Mhm. Und ich habe halt panische Angst, sie zu verlieren. Ja. Ist die Beziehung mit den Eltern abgesprochen gewesen, mit ihren Eltern? Also ich muss dazu sagen, unsere Eltern, also meine Eltern und ihre waren auch da im Urlaub, ja, haben sich noch vor uns kennengelernt. Ach so. War dann ganz lustig, wo wir zusammen da durch ein Hotel gelaufen sind und meine Mutter und ihr Vater da zusammen standen. Aha. Also die haben nichts einzuwenden gehabt und die wussten Bescheid? Ja, die wussten Bescheid. Mhm. Das Einzige, was halt war, das Erste, ich weiß gar nicht wie lange. Auf jeden Fall, ich konnte auch direkt bei ihr pennen und so. Haben die Eltern gesagt, ja, okay, kein Problem? Ja, mhm. Nur halt ersten längeren Zeitraum nicht im gleichen Zimmer. Sie hat dann bei ihrer kleinen Schwester im Zimmer gepennt. Mhm. Aber ist ja auch verständlich. So, das sind jetzt sind 2 Jahre fast vergangen, seitdem ihr euch kennengelernt habt. Und du sagst im Moment, dass du tierisch eifersüchtig bist. Was ist denn los? Ist denn jetzt irgendwas Besonderes noch passiert? Hat sich das gesteigert? Ich muss sagen, von ihrer Seite her hat sich einiges gelegt. Zum Beispiel so, sie war vorher, also, weiß nicht, hat sich mal bei dem auf dem Schoß gesetzt. Bei dem hat zwar nichts mit dem Typen gehabt, aber der Körperkontakt war jetzt da. Mhm. Oder bei der Begrüßung, Küsschen und so. Naja, nur komm, das ist ja nur wirklich nicht schlimm. Ich kann das nicht haben. Ja, ist bescheuert, wenn du es nicht haben kannst. Wo ein anderer Typ meine Perle auf den Mund geküsst hat und wenn er zur Begrüßung war, da hätte ich den auch fast vom Fahrrad geholt. Nee, weiß ich nicht. Macht dir deine Perle denn sonst ernsthaft irgendwelche Sorgen? Oder sind es nur... Ich habe absolut keine Angst, dass sie mir fremd geht, in dem Sinne. Erstmal. Absolut keine Angst. Das ist doch schon mal eine Aussage. Gibt es denn irgendeinen wirklich ernsten Anhaltspunkt? Gar nichts. In dem Sinne für mich ja, aber ich war der Erste und ich glaube nicht, dass sie ihr Leben lang... Gut, das sind ja Spekulationen. Ich frage, ob es irgendeinen Anhaltspunkt gibt, aufgrund dessen du kritisch sein müsstest. Na, einfach nur Angst vor mir. Nur Angst. Angst vor dir und Angst? Angst, sie zu verlieren. Angst, sie zu verlieren. Im Prinzip ist die Beziehung, im Prinzip läuft die Beziehung gut im Moment, ist es so? Wir sind uns oft am Streiten wegen kleinen Scheiß, weil ich ziemlich viel gereizt bin in letzter Zeit, habe eine Menge anderer Probleme noch drumherum. Mhm. Und, weiß nicht, sie macht oft Mist. Ich habe zum Beispiel früher, ein paar Probleme gehabt, die jetzt so in meiner Stadt sich befunden haben. Sondern heute hat sie zum Beispiel auf der Heimfahrt einen im Zug kennengelernt. Also wir sehen uns nur am Wochenende, sie wohnen 75 Kilometer entfernt. Hat sie eine kennengelernt, die irgendwie ihren Ex-Freund aus Gelsenkirchen hat, wo der mit mir auf der gleichen Schule gegangen ist. So, und Sarah meinte, nichts Besseres zu tun zu müssen, als auch meinen Nachnamen zu erwähnen. Was ziemlich kritisch werden könnte dann. Mhm. So. Ja gut, das lassen Sie nicht vertiefen, dann müssen wir jetzt die ganze Geschichte aufrollen, ja, um das jetzt zu verstehen. Du hast zu dem Thema angerufen, extreme Eifersucht. Ja. Extreme Eifersucht. Ich probiere einfach alles zu verbieten. Genau. Auch darauf Sachen, die ich mache. Darauf wollte ich das Ganze, wollte ich noch hinaus. Wir halten mal fest. Sie hatten keinen anderen. Da ist überhaupt gar nichts irgendwie so in den Anfängen. Nee, du bist einfach nur generell eifersüchtig auf alles, was sie tut, auf alles, was sie macht. Sag mal ein Beispiel, was dich irre wütend macht. Wenn sie chatten geht. Wenn sie chatten geht, macht dich schon eifersüchtig. Was noch? Wenn sie mit irgendwelchen Klamotten sich neu geholt hat, wo ich mir denke, dazu direkt gar nichts anziehen bräuchte. Also geile Klamotten, wo du denkst, da gucken andere Jungs hin und die anderen Jungs sollen da nicht hingucken. So ungefähr. So. Manchmal, weiß ich nicht. Und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, wie du tickst, Sebastian. Hm. Weißt du, wie du tickst? Du tickst so, wie viele Männer drauf sind oder Jungs drauf sind, die ihre Mädels als Eigentum betrachten. Und das ist nicht in Ordnung. Damit machst du dir die Liebe kaputt. Damit nervst du dieses Mädchen so sehr auf Dauer, dass sie dich wirklich verlässt irgendwann. Weil das würde keiner aushalten. Würdest du auch nicht aushalten, wenn es umgekehrt wäre. Wenn sie so drauf wäre wie du und dich so unter Druck setzen würde, hättest du irgendwann die Faxen so dicke, dass du sagen würdest, komm weg hier. Dass diese Liebe in Anführungszeichen erdrückt und erstickt einen ja. Hm. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Deshalb, ich habe jetzt auch schon öfter bei dir probiert und jetzt bin ich froh. Sebastian, das ist immer eine ganz schwierige Angelegenheit. Da kann man nur sich selbst, wie man so sagt, am Riemen reißen, dass man Dinge runterschluckt, die man vielleicht eigentlich sagen wollte. Wenn du ihr wieder Vorhaltungen machst, wenn sie schöne Klamotten gekauft hat, dass du schon im Gehirn merkst, ich will es jetzt eigentlich sagen, dann musst du es zurücknehmen. Und wenn ich zum Beispiel, dann ist mir das egal, weißt du. Du musst der jungen Frau oder dem Mädel doch die Freiheit lassen, sich schöne Klamotten zu kaufen. Und wenn andere Männer sie angucken, na und? Lass dir doch eins oder stolz, dass du ein hübsches Mädchen hast. Ja, bin ich auch. So, wichtig, entscheidend ist doch, dass sie dir treu ist. Und du hast gerade einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Die geht mir nicht fremd, da bin ich ganz sicher. Ja, was willst du denn noch? Bin ich mir noch sicher. Ja, Im Moment. Es geht doch jetzt im Moment. Wollen wir jetzt darüber reden, was in 10 Jahren ist? Nein. Ich will die Frau eigentlich mein Leben lang machen. Ja, aber dadurch gerätst du jetzt unter eine ungeheure Panik für dich selbst. Wenn du sagst, ich will die jetzt für immer haben, konzentriere dich doch auf das Hier und Jetzt, dass ihr jetzt gut lebt miteinander. Und wenn ihr jetzt viele Jahre noch miteinander zusammen seid, ist es schön. Wenn ihr nur ein Jahr noch seid, ist es auch gut. Dann habt ihr ein gutes Jahr. Weißt du, wenn du jetzt schon drüber nachdenkst, mein Gott, ich will mit dir alt werden. Ja, aber so denken wir ja beide, sie denkt ja genauso, sie will es ja genauso. Ja, aber darum geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, dass ihr jetzt im Moment gut miteinander lebt und nicht was in vielleicht 2, 4, 5 oder 10 Jahren ist. Ja, ich sage dir, wenn du jetzt gut mit deiner Freundin lebst, ist das die beste Grundlage, dass ihr auch lange zusammen bleibt. Aber du bist auf dem besten Wege jetzt dazu, das kaputt zu machen durch so eine Eifersucht. Da kannst du das Einzige, was du dagegen tun kannst, ist, dass du versuchst, dich und deinen Schweinehund in dir immer wieder zurückzupfeifen. Das Einzige, was du machen kannst, es gibt keinen konkreteren Tipp dafür. Romian, du hast recht, das hört sich alles so einfach an, aber boah, das ist total. Ich hab's probiert, ich hab's eine Zeit lang geschafft, aber für mich ist das so sau schwer. Das musst du immer wieder schaffen. Das musst du immer und immer wieder schaffen. Du musst du immer und immer wieder gegen dich angehen. Das wissen alle Menschen, die so ein bisschen eifersüchtig drauf sind. Ich auch. Ich habe auch sehr lange darunter gelitten, dass ich wie Tier eifersüchtig war. Und weiß am eigenen Leibe, wie schlimm es ist. Und weiß aber auch durch eigene Erfahrung, wie man Menschen dadurch wirklich nerven kann und wie man Liebesbeziehungen kaputt machen kann. Das ist kein Beweis für Liebe, wenn man so wahnsinnig drauf ist, wie du es gerade von dir beschrieben hast. Vertraue ihr. Ein Teil der Liebe heißt Vertrauen. So, und wenn du der Mädel wirklich vertraust, ist das ein Zeichen großer Liebe. Eine Versicherung gibt es nie im Leben, dass du einen Menschen hundertprozentig für dein ganzes Leben in der Hand hast. Gibt's so, ja, nicht. Ich würde mein ganzes Hab und Gut verkaufen, wenn ich die Versicherung abschließen könnte. Ja, wer nicht von uns. Gibt's aber nicht. Aber das ist aber, wenn ich zum Beispiel dabei bin, dann ist das was anderes. Wir waren zum Beispiel jetzt im Zoo. So, da war ein Typ, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, 35, 40, mit seiner Frau. So, die sah nicht wirklich berauschend aus. Mhm. Meine Freundin hat den Rock an und Tanga drin. Also jetzt habe ich ihr den Rock ein Stück runtergezogen. Ich zeige meine Freundin gerne. Ist so ein wunderhübsches Mädchen. So, und dann hat der Typ, der schon hinterher geguckt, was habe ich gemacht, habe ihr die Hand im Rock gesteckt, habe ihr den noch ein bisschen weiter runtergezogen, dass der halbe Hintern draußen war. Mhm. Ja, da lief dem Typ dann Wasser im Mund zusammen. So. Über sowas freue ich mich. Ja. Aber ich will nicht, dass ihr sowas macht, wenn ich nicht da bin. Warum nicht? Nein, weil so, wenn ich dabei bin, sehen die Typen, okay, der hat eine, keine Chance. Mhm. Probieren wird trotzdem was, zeige ich ihnen direkt, dass sie trotzdem keine Chance haben. Mhm. Aber wenn ich nicht dabei bin, ich weiß, ich dann musst du doch sicher, auch, wenn ich ihre Telefonnummer oder sonst nein, was rausgeben genau, würde. Aber das ist es doch. Auch wenn du nicht dabei bist, musst du auch so viel Vertrauen in deine Freundin haben, dass aus so etwas nichts wird und nichts passiert. Weißt du verhältst dich wirklich wie im Tierreich. Ja, du bist das Männchen und du willst dem anderen Männchen zeigen, hier ist mein Weibchen, gib uns nicht ran. Ja, so soll es sein. Ja. Aber das Weibchen ist nicht dein Eigentum. Das Weibchen ist eine eigenständige junge Frau. Mhm. Und sie respektiert deine Vorlieben und deine Freiheiten, das musst du genauso auch machen. Und mehr kann ich dir dazu nicht sagen, Sebastian. Da musst du dich jetzt wirklich richtig disziplinieren für diese Liebe, wenn du das Mädchen so gerne hast. Lass sie mal ein bisschen weiter, lass mal ein bisschen lockerer, tut gut. Ja, ich habe nur Angst, dass es zu weit geht, weil den Fehler habe ich gemacht. Ja, ja, glaube ich nicht. Wie gesagt, es gibt immer ein Risiko und das Risiko ist in allen Beziehungen präsent. Damit müssen wir alle leben. Mhm. Aber jetzt mal eine Frage und die will ich ganz ehrlich von dir bearbeiten. Bitte. Ich war der Erste bei ihr, mhm. Sie ist jetzt 15. Mhm. Ich bitte dich, wie hoch ist die Chance, dass sie wirklich sagt, ja gut, er war der Erste und er wird immer der Erste bleiben. Ich will gar nichts anderes auswählen. Sie sagt, sie ist zufrieden mit mir und so. Ja, die Chance ist nicht sehr hoch, gebe ich dir recht. Ja, die ist genau. Aber genieße doch das Jetzt und Hier und Heute. Und wenn ihr ein paar gute Jahre miteinander habt, vielleicht noch 2 oder 4 Jahre, ist das doch ein tolles Erlebnis. Ja, ich kann das nicht genießen, wenn ich weiß, ich verliere sie irgendwann. Das musst du lernen zu genießen, Sebastian. Mhm. Das musst du wirklich lernen, sonst machst du dir wirklich das Glück selbst kaputt. Hast du da eine Strategie? Du sagst, du hast das Problem selber gehabt? Immer wieder, indem man sich versucht zurückzunehmen. Mhm. Das ist die einzige Strategie. Indem man hart gegen sich ankämpft. Das ist die einzige Möglichkeit, das zu schaffen. Jetzt machen wir Schluss. Alles klar. Domian, ich danke dir. Sebastian, alles Gute. Alles Gute weiterhin. Tschüss. Ja, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Heike, 32 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Heike. Servus. Dein Thema, weswegen hast du angerufen? Ja, mein Thema ist eigentlich mehr oder weniger, ich verliere langsam den Glauben an die Menschheit hier. Hier? Was ist hier? Wo ist hier? Ja, hier ist ein kleines Kaff, das 500 Einwohner hat und irgendwo in der Mond liegt. Mhm. Ja, das Problem ist also, wir haben ein schwerbehindertes Kind. Mhm. Wie alt? Und die ist jetzt 4,5 Jahre alt. Was heißt denn schwerbehindert? Was hat sie? Sie ist 100%, also komplett alles bei ihr. Ja, ich sag mal, sie ist ein Leben lang Pflegefall. Oh, Entschuldigung, ich bin so aufgeregt hier. Sie ist blind. Mhm. Sie wird nicht laufen können, kann nicht sitzen, also sie hat eigentlich überhaupt keinen Sinn zum Dasein in dem Sinne. Sie lebt das ist aber ein hartes Wort, ne? Das ist heavier, weil es ist... Das vor allen Dingen wundert mich, dass wenn du das als Mutter sagst, sie hat gar keine Berechtigung zum Dasein, hast du es so gemeint oder hast du es... Nee, das kriegt man hier so eingetrichtert. Ach so, also ach ich so. Liebe das Kind wirklich abgöttisch, ich könnte gar nicht mehr ohne die Kleine, aber wie gesagt, die Umwelt, die ist das, was mir zu schaffen macht. Sag mal Heike, die Kleine ist blind, kann nie laufen... Wird sich nicht bewegen können. Ist sie denn geistig normal oder ist sie da auch irgendwie zurückgebliebener oder behindert? Also die Leute sagen, sie wäre geistig behindert, was aber in meinen Augen nicht der Fall ist, weil sie weiß, wenn ihre Mama um die Ecke kommt, wenn ich ihr sage, es gibt Essen, dann weiß sie auch, dass es Essen gibt. Also sie versteht schon, was man ihr sagt. Also jetzt rein organisch kann sie hören, also verstehen sie kann sie. Sie hört also hier die Spinnen die Wände hoch. Und kann sie sprechen? Sie sagt Mama und Papa. Mhm. Und das war es dann auch. Also ob da jemals auch mehr dabei rauskommt, ist auch fraglich. Das ist also noch offen, wie die geistige Entwicklung stattfinden wird. Genau. Kleines Kaff, wir wohnen in einem kleinen Kaff von 500 Seelen. Ja. Und die Reaktion, ist die durchweg so negativ von den Nachbarn? Und also ich persönlich, ich meine die Mütter, die merken das ja, wenn irgendwas am Laufen ist. Wenn irgendjemand auf das Kind guckt, ich sage immer, also bei der Kleinen fehlt nur noch das Schild oben auf der Stirn, ich bin behindert. Mhm. Und das ist halt, was mir persönlich als Mama so wehtut, weil das Kind wird einfach nicht akzeptiert. Gehst du denn mit dem Kind überhaupt oft raus? Ja, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich mehr oder weniger nur zu Hause. Mhm. Aus Angst vor? Ja, aus Angst, gibt es denn so regelrechte... verbale Äußerungen, dass die Leute sich negativ darüber äußern, nach dem Motto, die dürfte gar nicht mehr leben oder sowas Schlimmes? Ja, also es kam öfters der Spruch, warum hast du damals nicht abgetrieben? Weil ich meine, warum soll ich das Kind abtreiben? Es war wirklich kein Grund da, dass das Kind irgendwie krank ist. Sie kam ja auch kerngesund auf die Welt. Ach, sie kam kerngesund zur Welt? Sie kam kerngesund zur Welt, das ist ja der Punkt bei uns. Wie kam es dann, dass sie dann so schwer erkrankte oder behindert? Ja, sie war in der Klinik geboren in Hessen und das ist eine ganz heikle Geschichte bei uns. Und zwar ist da ein Desinfektionsmittel gewesen, das von der Konzentration runtergesetzt wurde. Mhm. Und das Wischwasser in den Eimen, in dem Eimer, da haben sich Keime gebildet. Mhm. Und diese Keime sind, auf welchem Weg auch immer, was halt immer noch nicht bewiesen ist, halt in die Babys reingekommen. Ach. Und das hat diese Behinderung bei ihr ausgelöst. Ach, wie tragisch und wie dramatisch. Du hast ein gesundes Kind zur Welt bekommen. Ja. Und aufgrund dieses Fehlers ist das Kind jetzt... Sind denn mehrere Kinder betroffen? Es war die Rede von 28. Und ich habe halt auch jede Mama angerufen, weil ich habe ja die Akten bekommen. Mhm. Und also alle Kinder haben ja ziemlich Glück gehabt und meine hat natürlich gleich hier geschrien, ich will alles haben und sie hat es halt am schlimmsten erwischt. Gibt es oder gab es oder laufen denn da Gerichtsprozesse? Wir haben es so gemacht, wir haben das also durch sämtliche Medien gezogen, weil ich habe gesagt, wenn es mir so dreckig geht, soll es im Krankenhaus auch nicht besser gehen. Und allein dadurch, dass wir halt die Medien aktiviert haben, war hier sowieso schon wieder das Tödlichste, was ich machen konnte auf Erden. Also das haben mir die Dorfbewohner hier, glaube ich, nie verziehen. Ach, warum denn? Eigentlich hält man doch dann zusammen. Weil ja gut, ja, was hält man zusammen? Es hieß dann der Spruch, ja, die will nur ins Fernsehen, die wollen nur die Kohle für die Kleine einkassieren. Ja, natürlich wollt ihr das. Das ist ja auch euer gutes Recht, wenn das Krankenhaus das versaubeutelt hat, das Ganze. Ja, das verstehen die Leute aber nicht. Das verstehen die Leute nicht? Nein, die wissen nicht, dass wir haben den Standpunkt, das Krankenhaus soll dem Kind ein Haus stellen, wo es also wirklich lebenslanges Wohnrecht drin hat, dass also niemals in ein Heim reinkommt. Ich finde diese Forderung völlig, völlig nachvollziehbar und auch berechtigt. Nee, das ist aber hier ein Wunderpunkt. Lass mich nochmal fragen, habt ihr denn Anzeige erstattet oder ihr alle, die betroffenen Eltern, gibt es Anzeige? Wir haben alle, ja. Also ihr habt es nicht nur über die Medien gemacht, sondern es laufen auch wirkliche Anzeigen und Prozesse. Ja, also demnächst geht bei uns der Zivilprozess raus gegen das Krankenhaus. Ja. So, jetzt nochmal zu der Situation in dem Dorf, was man ja eigentlich gar nicht glauben kann, obwohl mir schon klar ist, dass in kleinen Dörfern die Kleinkariertheit und die Borniertheit oftmals grauenhaft ist. Fürchterlich ist. Ich bin aber jetzt insofern erschrocken, weil ich mir eigentlich vorgestellt hätte, dass man gerade, wenn ein kleines Kind so schwer erkrankt oder dann behindert wird, dass man dann zusammenhält und zu der Frau, die in der Gemeinde lebt, dann auch steht und hält. Ich sag mal, bei uns gibt es hier so einen Begriff, das ist vorne rum sind sie freundlich und nett, aber sobald man ihnen den Rücken rumdreht, geht das Getuschel los. Mhm. So Heike, wenn du jetzt so etwas mitmachst, täglich, könnte ich mir vorstellen, dass dir und deinem Partner, deinem Mann, mein Mann, ja, und vielleicht auch deiner direkten Familie, sofern... Ja, wir haben noch zwei gesunde Töchter. So, dass denen das, dass das eine sehr, sehr, sehr große Belastung ist für euch. Ist es auch. Also ich merke es auch an meinen Töchtern. Also die eine, mit der war schon so weit, dass ich die fast in die Jugendpsychiatrie gebracht hätte. Sie hat das halt durch Bockigkeit, durch nichts essen... sie hat überhaupt immer denn nicht gehört. Ihr werdet ja nur konfrontiert mit Bösartigkeiten. Ja. Nach dem Motto, ihr seid noch fast schuld, dass das Kind behindert ist. So ungefähr. Ja. Ihr hättet abtreiben sollen. Warum abtreiben, wenn das Kind damals kerngesund war? Mhm. Und die sagen, ihr macht, tut euch wichtig, wenn ihr es an die Öffentlichkeit bringt und im Fernsehen oder im Radio darüber sprecht. Ja, und das ist ja der Punkt. Da verstehe ich die Leute einfach nicht. Ich will in dem Sinn ja auch andere Mamas warnen, dass sie sich halt erstmal umhören, wie das Krankenhaus ist. Ich glaube, Heike, dass es Entwicklungen gibt von, das ist ja auch so eine Art Nachbarschaftsmobbing oder wie man es nennen will, was du da erlebst, wo man vielleicht irgendwann gar nicht mehr kämpfen sollte, sondern einfach wegziehen sollte. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Habt ihr da ein Haus oder? Wir wohnen zurzeit bei meinen Eltern, also ich wohne bei meinen Eltern mit meiner Familie und wir haben ja vor, umzuziehen, aber dieses Geld aufzubringen, um ein Haus zu bauen, das ist ja nicht so einfach. Ich meine, mein Mann, gut, ihr müsst ja kein Haus bauen, ihr solltet ja vielleicht nur weg aus dieser Gemeinde, um erstmal eure Ruhe zu haben. Ja, aber es heißt ja dann bei 3 Kindern und wir haben der Kleinen ja jetzt noch einen Hund geholt, dass sie in also um Spielgefährde hat. Und dann heißt ja schon, ab 3 Kindern ist man in Deutschland ja schon asozial. Ich verstehe, das ist jetzt leichter hergesagt. Ist mir völlig klar. Aber ich glaube, dass irgendwann vielleicht ein Punkt erreicht ist, wo man sich das selbst nicht, solche Boshaftigkeit nicht antun mehr darf, weil es einem zu sehr an die Nerven geht und eben die Familie noch betrifft, dass man da wirklich dann eine Konsequenz ziehen sollte und sagen, ich ziehe hier weg, ich gehe weg. Ja, denn du wirst die Leute nicht mehr ändern. Nee, das ist ja das Komische. Wenn das jetzt so eskaliert ist, zu einer so heftigen Reaktion von Seiten der Dorfbewohner, darfst du das nicht mehr ändern, glaube ich nicht, habe ich keine Hoffnung. Und je mehr du an die Öffentlichkeit gehst und das sogar erzählst, desto mehr halten die zusammen und sind noch härter dir gegenüber. Ja, ich tue es ja nicht für mich, ich tue es ja für meine Tochter. Ja, aber du erreichst die nicht. Offensichtlich sind die so verbohrt und betoniert, dass man die mit normalen Worten und Argumenten gar nicht mehr erreicht. Das ist ja das Schlimme an solchen Situationen. Ja, ich meine, mir brennt ja manchmal hier sowas auf der Zunge hier. Wenn ich ja so wollte, wie ich könnte hier, dann würde ich denen manchmal hier wirklich sowas an den Kopf schmeißen. Heike, aber eigentlich würde meine Tochter, kann nichts dafür. Wir müssen doch gar nicht darüber diskutieren, wenn sich Nachbarn so gegenüber einem behinderten Kind und dessen Mutter verhalten, wie du es gerade geschildert hast, nach dem Motto, die hat ja eigentlich gar kein Recht, hier auf der Welt zu sein. Darüber reden wir doch gar nicht. Das ist doch ganz schlimm. Und wer so etwas sagt, ist ja schon so diskreditiert eigentlich von sich durch sich selbst, dass man da mit Argumenten auch gar nicht mehr rankommt. Ja, das finde ich leider traurig. Ja, ich finde es auch sehr traurig. Ich finde es sehr traurig, aber wenn ihr euch nicht zu viel antun wollt an zusätzlichen Schmerzen noch von außen, nehmt das irgendwann so ins Visier, dass ihr wegzieht aus dieser Gemeinde. Ja, mein Rat jetzt. Wohl wissen, dass das alles nicht einfach ist. Wohl wissen, dass es nicht einfach ist. Denn du änderst die bestimmt nicht. Wie ist es denn mit dem Pastor? In so kleinen Gemeinden hat doch die Kirche ein großes Wort mitzureden. Wie verhält derjenige sich dann, der Pastor? Wir haben hier keinen Pastor. Okay, so klein ist es. Ja. Gibt es denn nicht irgendeine Instanz in dem Dorf, die sehr angesehen ist? Der Bürgermeister? Nee, mit dem kann ich da auch nicht drüber reden. Der ist ja auch verheiratet und hat 2 Töchter und eine Tochter davon, die stritzt meine zweite Tochter dann im Kindergarten und die heult dann auch nur, weil sie nicht in Ruhe gelassen wird. Also es ist Spießrutenlaufen. Schlimm zu hören, Heike. Schlimm zu hören. Ich meine, wir würden ja so gern mal in Urlaub fahren. Das Geld ist ja da, weil es sind ja Institutionen da, die für die Kleinen gesammelt haben. Da ist jetzt auch Penaten gewesen, die haben die Kleine als Patenkind 2002 angenommen. Und das sind, sag ich mal, das ist immer der Halt, weil ich weiß, es sind auch fremde Leute da, denen mein Kind also, sag ich jetzt mal, auf gut Deutschland am Hintern vorbeigeht. Also die machen sich schon Sorgen. Jetzt auch viele Reporter rufen ständig an und fragen halt, wie es der Kleinen geht, weil bei ihr ist immer das Leben kurz auf der Kippe und sie muss dann ständig mit Blaulicht ins Krankenhaus. Also das ist, ich weiß auch nicht, wie ich ausdrücken soll. Also Heike, ich kann da leider nicht mehr zu sagen, als zu gehen, irgendwann vielleicht zu gehen. Ich bin erschüttert und finde es sehr schlimm, was du erzählt hast, dass es das gibt, dass es das in unserem Land gibt. Aber so überraschend ist es ja vielleicht auch wiederum nicht. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Grüße deine Familie sehr herzlich von mir. Werde ich tun. Und alles Gute für deine Kleine. Dankeschön. Auch liebe Grüße an euer Team. Dankeschön. Auf Wiederhören, Heike. Auf Wiederhören. Tschüss. 1:23 Uhr, das ist genau die richtige Zeit für Uli. Ne? Hallo Domian. Ja, 24 Jahre alt. Hallo. Uli, um was geht's denn? Es geht um Bestellungen beim Universum, die ich so tätige. Du bestellst beim Universum? Genau. Wie kann man denn, was ist das? Ich verstehe nichts, ich verstehe nur Bahnhof. Also, ja, ich bestelle halt, indem ich das auch aufschreibe. Ich bestelle so wie andere bei Quelle oder bei Otto oder bei kann man bestellen. Und das Universum ist für mich einfach so, ja, ist halt alles. Also ich. Also wir meinen das Universum, wenn wir aus dem Fenster gucken, ne? Genau. Also ich mache das dann auch wirklich so, dass ich das abends mache und dann so in den Sternenhimmel gucke und dann schreibe ich das so auf, was ich so bestelle, was ich so brauche. Also ein Kochlöffel, 2 Paar Schuhe. Ja, das kann auch was ganz Konkretes sein. Es kann aber auch einfach sein, also neulich habe ich mir halt bestellt, zum Beispiel, dass ich jemanden kennenlerne. Ich bin halt Single zurzeit und dass ich jemanden kennenlerne und habe auch als Lieferdatum, also man kann halt auch Lieferdatum angeben, habe ich eben die nächste Kalenderwoche, die darauf folgend war, angegeben und es ist halt angetreten. So. Das heißt, man kann angeben. Gibt es da Vordrucke? Also, ich habe mir einen Vordruck gemacht. Achso, ja. Du bist der Initiator für die Universumsbestellung. Nein, also Initiator ist natürlich irgendein tolles Buch, das es da wieder gibt. Also, ich bin durch ein Buch draufgekommen. Wie heißt das Buch? Das Buch heißt Bestellung beim Universum. Natürlich, das frage ich auch so doof. Ja. Aber da gibt es noch keinen Vordruck für die Bestellung. Das hast du dir selbst entwickelt. Genau, also muss auch jeder gucken, wie es für ihn vom Gefühl her am besten ist. Für mich ist es halt am besten, ich schreibe es auf. Ja. Manche müssen es vielleicht nicht aufschreiben, die können es sich nur so einreden. Ja. Aber ich muss es halt, damit ich so wie bei Quelle oder Otto habe, muss ich es halt auch aufschreiben. Verstehe, du bist ein handfester Mann, der bodenständig ist, der will was in Händen halten. Ne? Aber das stimmt jetzt gar nicht, aber naja. So, du hast es aufgeschrieben, auf ein Blatt Papier, mit, genau. So wie du es entworfen hast. Genau. Da steht aber, ich wünsche mir ein hübsches Mädchen im Alter von so und so und das soll auch dann in 2 Wochen angeliefert werden. Ja, ne, so. Hübschen Jungen eher. Aber ein hübschen Jungen, egal. Also ich schreibe halt oben auch Name drauf, ganz wichtig, ich schreibe halt meinen Namen, mein Geburtsdatum. Ja. Und Lieferort ist halt da, wo ich mich gerade befinde, wo zum sonst? Zeitpunkt der Lieferung. Weil oft ist es so, man ist nicht gerade da, wenn die Lieferung kommt. Ja. Und wohin wird denn dann dieses Blatt Papier geschickt? Also ich tue es halt in den Umschlag und zum Beispiel heute Abend war ich am Rheinufer spazieren und habe es in den Rhein geworfen. Ach so. Aber ja. Ich dachte, du hättest es in einen Briefumschlag getan und hättest draufgeschrieben ans Universum und in den Briefkasten geworfen. Nein, das mache ich dann doch nicht. Also du wirfst es dann in den Rhein und hoffst, dass der liebe Gott, das Schicksal, wer auch immer, wir wollen es irgendwie benennen, das dann erfüllt. Ja, also für mich ist es halt wirklich so, Wie putzig. Ja, also ich bin ja auch so, ich glaube ja an gar nichts eigentlich. Ich glaube ja nicht an Gott, ich glaube nicht an die Kirche. Aber ans Universum. Ja. Und das ist ja eigentlich letztlich, glaube ich, eben an mich, glaube ich. Das ist das ganze kein Geheimnis. Du hast du gerade so ganz kryptisch so in so einem schnellen Nebensatz gesagt, ich habe mir einen Menschen, einen hübschen jungen Mann gewünscht, Lieferdatum auch angegeben und er kam. Ja, es ist ganz witzig. Wie kam er denn? Also er kam ganz normal durch in der Kneipe habe ich den kennengelernt, aber... Und er hat das auch gesagt, also ich bin die Bestellung vom Universum. Nein, also es ist eigentlich ganz normal, also es ist ja auch nichts Abnormales, wenn man sich jemanden wünscht, dass man jemanden kennenlernt. Aber das Problem ist einfach, ich denke viele, oder ich habe es auch immer so gemacht, ich schreibe auch Tagebuch, dann habe ich immer geschrieben, ich wünsche mir was. Mhm. Wünschen soll man schon mal gar nicht, das steht auch in diesem Buch drin. Wünschen ist ganz schlecht, weil wenn man sich was wünscht, dann denkt man immer, tritt eh nicht ein. Dann kriegt man sofort Selbstzweifel und das ist das Allerschlimmste bei der ganzen Geschichte. Deshalb bestellt man das einfach so wie bei Quelle oder so. Und da wird es ja auch geliefert. Hast du denn auch immer zu dran gedacht, nachdem du die Bestellung aufgegeben hast, na, wird er denn auch dann an dem Tag erscheinen? Ja, also eigentlich soll man es am besten gleich wieder vergessen, aber ich habe schon dran gedacht. Und ist es exakt wirklich an dem Tag dann eingetroffen? Nicht an dem Tag, aber in der Woche. Also ich habe die Kalenderwoche angegeben. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Spiel, was du da gespielt hast. Du könntest auch schon mal an das Universum schreiben, ich Uli 24, in Klammern nett, sehr nett, wünsche mir 100.000 Euro. Ja, also 500 Euro habe ich echt schon gekriegt. Das ist jetzt gar nicht so abwegig. Also 100.000, ich weiß nicht, da habe ich natürlich dann auch Schiss, so viel Geld zu bestellen, weil sonst kommt es wirklich noch. Das Universum ist nur halt, die haben es auch nicht so dicke, ne? Ja doch, die schicken auch mehr, aber ich weiß nicht, also es ist halt komisch, weil ich bin selber so verblüfft und ich traue mich dann letztlich gar nicht mehr zu bestellen, aber diese Autorin in dem Buch schreibt halt eben, man kann auch mehr bestellen. Wie heißt denn die Autorin? Bärbel Mohr heißt. Ich will aber keine Werbung machen. Nee, egal, wir sind jetzt alle ganz, ganz neugierig. Bärbel Mohr heißt die Dame. Dieses Buch ist auch ein Bestseller wohl zurzeit. Ist das ein Spaßbuch? Oder ist das so? Nein, das ist richtig ernst. Die meint das ernst, wirklich? Was ich erzähle, ist auch wirklich, das hört sich so, ich kann mit niemandem drüber reden. Ich hoffe, ich kann mit dir wenigstens drüber reden. Ja, wir reden ja schon wunderbar darüber. Ja, nur wenn ich es wirklich Freunden erzähle, die lachen halt auch. Ja. Mehr halt auch nicht. Ich habe jetzt eine Freundin, die will das auch ausprobieren. Das ist im Prinzip eine ganz todernste Angelegenheit. Also man kann sich beim Universum was bestellen. Ne? Ja. Sagt Bärbel Mohr oder wie immer sie auch heißen mag. Und Bärbel Mohr hat offensichtlich gute Erfahrungen damit gemacht. Ja. Ist eine steinreiche Frau und hat einen Bestseller geschrieben. Hat 3 Bücher mittlerweile geschrieben, in denen überall das Gleiche drinsteht. Und du bist ganz einfach eigentlich auf diese Idee eben durch diese Autorin gekommen und hast vorher mit solchen Dingen auch nicht viel am Hut. Nee, also ich bin schon ein bisschen esoterisch angehaucht. Ja. Aber letztendlich bin ich durch meine Heilpraktikerin, die hat mir einfach dieses Buch dahin gelegt und hat gemeint, ach, blättern Sie doch mal drin rum. Und es war wie ein Magnet. Ich bin wie magnetisch davon angezogen worden. Dieses ganze Buch, ne, beschreibt das Phänomen, dass man im Universum was bestellen kann. Ja. Bärbel Mohr, ne? Bärbel Mohr ist so drauf. was ist denn das Dollste, was Bärbel Mohr aus dem Universum bekommen hat? Sie hat sich gewünscht, dass sie in einem Schloss kostenlos in einem Schloss wohnt. Für immer. Und Oder ja, mal. Genau. Ja, auf jeden Fall, das war eben, also man glaubt ja nicht, wie das dann eintreten kann, aber ja. Es war dann echt so, sie hat irgendwie eine Putzstelle bei einer Frau gekriegt, deren Freundin irgendwie in einem Schloss wohnt und so über drei Ecken hätte sie dann wirklich die Möglichkeit gehabt, sie hat es dann nicht gemacht, weil sie dann trotzdem keinen Bock gehabt hat. Mhm. Aber also sie ist wirklich innerhalb von 3 Monaten irgendwie ist sie an so ein Schloss so indirekt gekommen. Und wohnt jetzt kostenlos in einem Schloss? Ja, wollte sie dann doch nicht. Wollte sie dann doch nicht. Aber ja, was weiß ich. Wer es jetzt nachmachen will, man muss ein solches, mich wundert aber, dass Double Moore dann nicht auch noch ein Bestellschein entworfen hat, das ist doch... Ja, sie schreibt, dass man das halt machen kann und ich habe es halt gemacht, ich habe mir dann noch von Herz, also ich habe das im Computer so entworfen, noch ja. mit dem Herzchen drauf und so, ja. halt einfach, also es kommt halt schon drauf an, dass man sich auch so eine schöne Stimmung macht oder ja. zum Beispiel heute Abend habe ich dann halt, bin ich am Rhein entlang spaziert. Und das Witzige, das Allerbeste ist wirklich, und das ist ohne Scheiß jetzt, dann habe ich das in den Rhein geworfen, dann bin ich nach Hause gefahren und auf der Nachhausfahrt habe ich gedacht, liebes Universum. Domian? Genau, liebes Universum. Heute liebes möchte ich gerne mal mit dem Domian wirklich? Reden. Wirklich? Das habe ich gedacht. Und ich habe es nicht mal aufgeschrieben und es ist jetzt erfüllt worden. Nein, weißt du, wie das nämlich kam? Ich habe vorhin, bevor ich hier ins Studio gefahren bin, einen Anruf aus dem Universum bekommen, ne? Und die haben mir gesagt, da ist ein sehr netter junger Mann, der heißt Uli. Hilfe, du nimmst mich nicht ernst. Keine der möchte so gerne mal mit dir reden, habe ich gesagt. Na klar, Uli hat immer eine offene Tür bei mir. Nein. Also, wir nehmen es ganz ernst und wir schreiben alle heute Nacht oder morgen, je nach Stimmung, ans Universum. Und jeder kann seinen eigenen Wunsch. Aber es müssen ja nicht nur so egoistische Wünsche sein. Wir können ja auch für die Welt was wünschen. Ja, ne? Du kannst auch. Zum Beispiel keine bösen Demonstrationen in Berlin gegen Bush. Genau, also wirklich keine Gewalt. Konkrete Sachen. Ja. ja. Ganz konkrete Sachen. Weil umso konkreter, umso besser ist das Universum auch dran, das zu verwirklichen. Weil wenn das so wischiwaschi Sachen sind, dann kann das ja gar nicht klappen. Aber also, falls irgendjemand da was mit anfangen kann, ich fühle mich relativ alleingelassen momentan noch. steht jetzt noch eine Bestellung aus? Ja, also ja klar, was hast du gerade in rein geworfen? Ja, ich habe in 2 Wochen Geburtstag ja. und ich will halt eine große Geburtstagsparty machen, habe keine Kohle ja. und habe mir jetzt halt wieder 500 Euro gewünscht. Ja, so. Und die kommen bestimmt, also ich habe die ja bestellt, sage ich jetzt mal so. Ja. Und dann gibt es wirklich eine große Party am 13. Juni. Am 13. Juni wirst du 25. Genau. Ja, und das Universum ist ja schon die sammeln schon Kollekte da oben. Ich habe geschrieben, dass das auf meinem Konto halt sein soll. Ach so, einfach geht's auch, dass das Universum ja. direkt auf das Konto überweist. Ja, klar. Ist ja schweinegut, ist das ja. Und das ist halt dann irgendeine Sonderzahlung, ich weiß nicht. Das mache ich auch nachher. Ja, mach das. Ich bin aber nicht so bescheiden und wünsche mir nur 500 Euro. Das wird schon ein bisschen fetter werden. Ich traue mich noch nicht so hoch, aber bald. Ich mache das ja erst seit 3 Monaten, das ist ja jetzt noch nicht so. Also Uli, wir sind alle gespannt und wir werden es alle ausprobieren. Ja, mach und wer mal. Weiß, wann der nächste Anrufer hier bei mir landen wird und der erzählt, ich habe das damals von diesem Uli gehört, weißt ja, du, genau. genau so geht es mir auch und es funktioniert. Macht das, Leute. Echt, bestellt was und ruft bei Domian an. Ich bin mir sicher, es funktioniert. Ihr müsst es nur ausprobieren. Das Problem ist nur, man nimmt das nicht ernst. Und wenn man das nicht ausprobiert, geht's natürlich nicht. Ich kann nicht nur das Buch lesen, nicht morgen jetzt in die Buchhandlung rennen und das Buch kaufen. Hier drücken die nur die Babel Moore wieder Geld. Ja, genau. Hier drücken die Daumen für die 500 Euro. Ja, danke. Und wünsche einen schönen Geburtstag. Gratulieren werde ich noch nicht. Ja. Alles Gute, danke. Uli. Schöne Nacht. Tschüss. 1.33 Uhr und 27 Sekunden. Kleine Pause. Auf die Sekunde, 1.34 Uhr, jetzt Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Nächste Woche, in der Nacht vom 29. auf 30. Mai gibt es hier bei uns ein Rekordereignis. Wir versuchen, einen Rekord aufzustellen. 4 Stunden Domian am Stück. In der Nacht vom 29. auf 30. Mai und wir fangen auch schon um 0 Uhr an, nicht so wie gewohnt um 1, sondern um 0 Uhr. Und versuchen nonstop durchzutalken bis 4 Uhr morgens. Das gab es noch nie im deutschen Fernsehen, im deutschen Radio. Und wir sind guter Dinge, dass wir das schaffen. Wir laden euch recht herzlich ein zum Zuschauen, zum Zuhören und natürlich auch zum Mitmachen. Wenn ihr euch in dieser langen Domian-Nacht mit mir unterhalten wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt zum Beispiel auch jetzt schon mal anrufen und sagen, hey, da möchte ich mitmachen. Schreibt meine Telefonnummer auf und ruft mich dann zurück in dieser langen Domian-Nacht nächste Woche Mittwoch auf Donnerstag. Das war der eine Hinweis. Der andere Hinweis, unser Thema am Donnerstag, also diese Woche Donnerstag, übermorgen, heißt Ich klage an. Und da könnt ihr ja schon mal in euch gehen, ob euch da aus eurem Leben etwas einfällt, wo ihr sagt, diesen Menschen klage ich an oder diesen Umstand klage ich an oder vielleicht sogar diese Firma oder dieses Ereignis, dieser Mensch, dieser Umstand ist schuld an meinem Schicksal oder am großen Unglück, das mir widerfahren ist. Ich klage an, das ist das Thema übermorgen hier bei uns in der Sendung. Ja, unsere Telefonnummer nochmal 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Herzlich willkommen, Paul, 52 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Paul. Ja, hier ist Paul. Ja, Paul, um was geht's bei dir? Ich habe da ein Problem, und zwar, meine Schwester ist kürzlich verstorben. Ja, wie alt ist deine Schwester geworden? 62. Und wann ist sie gestorben? Vor 4 Wochen. Mhm. Hattet ihr ein sehr enges Verhältnis miteinander? Ja. Welchen Krebs hatte sie? Was für ein Krebs? Das war Lungenkrebs. Mhm. Magst du so ein bisschen erzählen, wie es ihr in der letzten Zeit ergangen ist? Wie es ihr ergangen ist? Mhm. Miserabel. Schlechter geht es gar nicht mehr. Mhm. Das Problem war folgendes. Die Chemo, von der Chemo ging der Krebs weg, griff aber das Knochenmark an. Mhm. Also ließ man die Chemo sein, darum zog es der Krebs. Also es war abzusehen, dass sie stirbt. Ja. Nur mein Problem war, ich war ja die letzten Tage jeden Tag bei ihr. Mhm. Und ich hatte auch mit ihr vereinbart, wenn was ist, ich bin sofort da. Mhm. Habe ich auch gehalten. Ich war morgens noch bei ihr. Ja. Und dann bin ich gegangen. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte bei ihr bleiben sollen. Weil sie dann verstorben ist? Ja. Mhm. Abends um 7:50 bekam ich die Nachricht. Es ist soweit. Sie selbst hat eine andere Schwester angerufen. Sie wusste, wie es um mich stand. Und mich erreichte diese Nachricht erst um 19:50 Uhr. Mhm. Und um 20.20 Uhr war ich im Krankenhaus da, es war zu spät. Mhm. Ist gerade verstorben gewesen. Du sagst eine andere Schwester, eine Krankenschwester oder eine Schwester von euch? Eine Schwester von uns. Eine Schwester von euch. Mhm. Aber an dem Tag, an dem sie verstorben ist, so habe ich es gerade verstanden, warst du morgens noch bei ihr? Ja. Bis wie viel Uhr? Ich schätze, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so. 11 Uhr morgens. 11 Uhr morgens, mhm. Ich denke mir mal, ich weiß es wirklich nicht. War denn dann überhaupt niemand bei ihr, als sie gestorben ist? Nein. Mhm. Und du machst jetzt große Vorwürfe, dass du nicht da warst? Ja. Mhm. Wir wissen doch alle, wenn jemand stirbt, das für den Sterbenden doch, dass der es doch bedeutend leichter hat. Mhm. Sie muss sich doch verlassen vorgekommen sein. Weißt du? Jetzt wusste man, da ist kein Mensch da. Mhm. Das kann doch alles nicht wahr sein. Du oder ihr habt doch sicher mit den Ärzten gesprochen. War sie denn überhaupt in der letzten Stunde, in den letzten Minuten noch bei Bewusstsein? Ja, sicher, sie war voll bei Bewusstsein. Mhm. Also die letzten ein, zwei Minuten, das weiß ich nicht. Aber sie hat doch noch, sie muss angerufen haben um vor 7. Mhm. Muss sie angerufen haben und hat gesagt, ich sterbe jetzt. Mhm. Mhm. Und dann erreichte mich die Nachricht um kurz vor 8 und ich bin sofort losgefahren. Paul, wie oft warst du denn vorher, in den Tagen vorher bei ihr? Jeden Tag. Jeden Tag. Hatte deine Schwester keine Familie? War sie? Doch, wir sind eine riesengroße Familie. Also sie war auch verheiratet? Nein, sie war alleinstehend. Bitte? Sie war alleinstehend. Ja, das meinte ich jetzt damit, also sie war alleinstehend. Hm. Und bist du auch alleinstehend? Nein, ich bin verheiratet. Du bist verheiratet. Hm. Und bist denn jeden Tag zu ihr gefahren? Hast du ja. Wie lange lag sie im Krankenhaus? Zum Schluss? Ach, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr. Das weiß ich, das war ein paar Wochen. Ein paar Wochen. Und da bist du eigentlich so jeden Tag hingefahren? Ja, also die letzten 14 Tage, sag ich mal, da war ich jeden Tag da. Und das, ich hatte, und den das, ich hab, ja? ich hatte mit ihr gesprochen vorher doch, wenn sie etwas möchte, ist egal was es ist, dass sie mich anruft. Und ich komme sofort. Und das haben wir auch bis zu dem Morgen so gehalten. Ja, und nur abends geht es nicht. Das Verhältnis war wirklich immer gut zwischen euch beiden? Ja, natürlich. Wir sind Geschwister, sind natürlich. Naja, das ist nicht immer so, dass es bei Geschwistern gut ist. Aber es war euch. Wir haben ein bisschen Zanklatsche, weil die Familie auch, das ist ja normal, ist das doch alles. Wie lange hat sie denn insgesamt an ihrer Krankheit gelitten? Genau weiß ich nicht. Ich habe im September erst was davon erfahren. Wie lange das davor war, weiß ich nicht. Ja. Und ab September, als du es dann erfahren hast, hast du ihr wirklich besonders beigestanden und warst immer für sie da? Natürlich. Natürlich. Weißt du, warum ich das so frage? Ich frage das deshalb, weil ich kann es schon gut verstehen, dass du dir Vorwürfe machst. Und das würde ich auch machen. Ich würde auch denken, Mensch, wärst du doch nun an dem Tag vielleicht auch länger geblieben oder... dass ich morgens gegangen bin. Ich hätte da bleiben sollen. Klar. Einfach da bleiben. Ja, das kann man verstehen. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Aber nun ist es so passiert, wie es passiert ist. Was ich aber viel wichtiger finde, dass du in der Leidenszeit vorher, die Wochen vorher, die Monate vorher, immer deiner Schwester das Gefühl gegeben hast, ich bin für dich da und ich kümmere mich um dich. Und hier ist eine ganz dicke, ganz herzliche Verbindung zwischen uns beiden. Ich glaube, dass das für deine Schwester unglaublich wichtig war und ihr ungeheuer viel gegeben hat. Das wiegt das vielleicht nicht ganz auf, dass du in ihrer Todesminute nicht bei ihr warst, aber ist unglaublich wichtig. Es wäre viel schlimmer, glaube ich, wenn du vorher sie nicht großartig betreut hättest und dann aber zur Sterbestunde bei ihr gewesen wärst. Das wäre, also den Fall, den du jetzt beschrieben hast, finde ich viel wichtiger, dass du vorher bei ihr warst und ihr Kraft gegeben hast. Trotzdem, ich meine, alleine sterben musst du was Grauenhaftes sein. Ich habe sie nachher liegen sehen, da. Da ist etwas noch eingetreten, was ich kann das gar nicht beschreiben. Sie lag da im Bett zugedeckt. Ja. Und der ganze Körper war zugedeckt. Hast du ihr Gesicht dann noch gesehen? Hast du die Decke zurück? Nein. Und es war eine Atmosphäre da, ich kann es nicht beschreiben. Es war schön. Es war einfach schön. Siehst du, das ist ja auch schon eine wichtige Sache, die du gerade sagst, dass eine friedliche Atmosphäre dort in dem Totenzimmer geherrscht hat. Es war so schön, ich wollte da gar nicht mehr rausgehen, wirklich nicht. Es war, ich kann es nicht beschreiben, das muss man erleben. Ich kann es nicht beschreiben. Warum hast du sie nicht nochmal angeschaut? Sie wollte es nicht. Sie wollte nicht, dass jemand sie sieht. Ist egal, wer es ist. Ach, das war ich muss dabei sagen, meine Schwester ist selbst Krankenschwester gewesen. Und sie kennt, wenn einer an Krebs verstirbt, wie der Betroffene dann aussieht. Und den Anblick wollte sie uns ersparen. Ich habe das auch akzeptiert. Das hat sie verfügt vorher. Das hat sie verfügt. In dem Moment hat sie mir doch ausdrücklich gesagt. Ah ja, das heißt, in dem Moment, wo sie verstorben ist, wollte sie direkt überdeckt werden mit einem Tuch. Ja, oder? Genau. Ja gut, das muss man natürlich respektieren, wenn sie es so gewollt hat. Ja. Also Paul, nochmal, ich kann das gut nachvollziehen, ich würde genauso empfinden wie du, aber du musst das andere auch immer wieder dir ins Bewusstsein rufen, dass du sehr, sehr viel für deine Schwester getan hast. Und, ich weiß nicht, ob das viel war, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich aber schon. Wenn du sie über Monate begleitet hast, in und mit dieser schweren Erkrankung, ist das ungeheuer viel, ungeheuer viel. Wie sah die Begleitung nur aus? Telefongespräche. Ja, du hast doch gesagt, aber du hast doch gesagt, dass du sie in den letzten 14 Tagen auch jeden Tag... Ja, da war ich jeden Tag da. Also, ich glaube, dass man sich in dem Unglück, dass man jetzt eine Schwester verloren hat, aber auch nicht zu sehr selbst zermürben darf in den Vorwürfen, in Selbstvorwürfen. Damit dienst du ja niemandem mehr. Hilfst du ihr nicht und hilfst dir letztendlich auch nicht mit. Versuch doch mal auch das Positive zu sehen, das Positive an deinem Verhalten in den letzten Monaten. Jürg, es kommt noch viel, viel schlimmer. Nämlich? Unsere Stieftochter hat Krebs, sie ist jetzt zur Zeit im Krankenhaus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie alt ist die? Die? Ist 40. 40. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich meine Frau helfen soll. Es ist doch letzten Endes ihre Tochter. So. Ich gehe davon aus, dass das gut geht, dass sie geheilt wird. Und wenn nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, Paul, dass du jetzt sehr, sehr seelisch, sehr angeschlagen bist durch das, was du mit deiner Schwester mitgemacht hast. Und jetzt auch noch die schwere Erkrankung deiner Stieftochter. Jetzt brechen wir das mal hier in aller Öffentlichkeit ab. Und ich möchte, dass du dich mit meiner Psychologin unterhältst, die dir genau auch sehr konkret sicher ein paar Ratschläge geben kann, wie du dich jetzt um die Stieftochter kümmern sollst. Meine Psychologin heißt Heide. Das funktioniert so, du legst auf und die Heide ruft dich gleich an. Ja, ist ein Problem habe ich hier noch. Ich bin ab 14 Uhr für 40 Minuten nicht zu erreichen. Nee, sie ruft dich jetzt sofort an. Also, okay. Jetzt sofort. Du legst auf und sie ruft dich an. Ja, okay. Ja? Ich wünsche dir alles Gute. Und wie gesagt, wir rufen gleich zurück. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss, Paul. Nick, 29 Jahre alt, guten Morgen. Hallo? Hallo, Nick. Ja, hallo, Domian. Um was geht's? Jetzt bin ich irritiert. Muss ich da den Fernseher leise machen? Ja, absolut leise, sonst können wir nicht gut reden. So ist es, wunderbar, genau. Ja. Also es geht darum, ich habe mit der Freundin meines besten Freundes geschlafen. Mhm. Und ein super schlechtes Gewissen und weiß seitdem nicht, was ich oder wie ich es handeln soll. Wann ist das denn passiert? Das war vor 1,5 Wochen. Ganz frisch noch? Genau. Und einmal so, und einmal nur passiert? Einmal nur passiert. Wie ist es denn dazu gekommen? Wenn ich kurz erzählen kann, also die sind jetzt seit 4 Jahren zusammen, und ich bin befreundet mit ihm seit über 10 Jahren, verstehe mich mit der Freundin auch sehr gut seitdem, seit ich sie auch kennengelernt habe, und ja, und jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das handeln soll. Wie ist das denn passiert? Erklär's mal. Ja, ich war beruflich, also geschäftlich in Hamburg. Mhm. Ich bin in München und dann sind wir weggegangen und dann war alles so. Ja, nun, wie? Dann war alles so. Dann ist ja nicht gleich alles so, wenn du mit der Freundin deines besten Freundes weggehst. Nein, also wir waren... Wart ihr besoffen? Habt ihr getrunken gehabt? Sie trinken überhaupt keinen Alkohol. Sie trinken keinen Alkohol und du auch nicht? Ich schon. Was? Hattest du Alkohol getrunken? Ich hatte Alkohol getrunken. Ja. Mhm. Wo ist es denn dann passiert? Bei dir zu Hause? Im Hotel. Im Hotel? Ja. Wie kommt das denn? Du wohnst doch in München. Ja, aber ich konnte an dem Abend nicht zu mir nach Hause, weil da auch Leute waren, die sie auch kannten und weil es so rausgekommen wäre. Mhm. Habt ihr euch, das ist ja schon eine richtige Aktion dann, ein organisatorischer Vorgang. Ihr habt euch ein Hotelzimmer. So gesehen schon, ja. Ihr habt ein Hotelzimmer euch gemietet, um es dann miteinander zu treiben. Genau. Das muss man dann ja auch vorher besprechen. Das heißt, ihr beide habt irgendwo gesessen. Wir haben wie immer uns wahnsinnig gut unterhalten, Spaß gehabt, pipapo, und dann irgendwann haben wir uns nur noch in die Augen geschaut und dann habe ich gesagt, fahren wir in ein Hotel, was sie auch kannte, und ja, hat sie gar nicht groß geantwortet und sind wir einfach... Also das heißt, das lag so sehr in der Luft, die Erotik, dass du nur noch gesagt hast, fahren wir jetzt in ein Hotel. Genau. Hat sich das so im Laufe der letzten Zeit, im Laufe der Jahre oder Monate aufgebaut, so eine erotische Spannung zwischen dir und ihr? Ja, doch schon. Also nicht von Anfang an, am Anfang war das überhaupt nicht. Also da haben wir es einfach nur verstanden und Punkt. Aber so seit einem Jahr oder so war da schon einfach was in der Luft. So, ja. Wir haben auch wenn wir alleine waren, auch unsere Späßchen miteinander gemacht, so verbal. Schlachtereien und sowas. Wie bitte? Flachtereien in der Richtung. Genau, ja. So, es ist so, eskaliert dann an dem Abend und dann es endete dann in dem Hotel. Genau. Wie hast du dich denn gefühlt, als du aus dem Hotel wieder rausgegangen bist? Ja, scheiße. Und wie hast du dich währenddessen gefühlt? Da habe ich nicht wirklich dran gedacht. Hat es dir gefallen? Hast du es genossen, mit der Frau zu schlafen? Ja, sie ist eine wahnsinnig attraktive Frau. Bist du jetzt verliebt in diese Frau? Nein. Nein. Ist sie in dich verliebt? Das könnte sein. Also sie schickt mir seit dem SMS, sie hat es auch davor geschickt, aber sie schickt mir seit dem SMS, die mehr sind als was machst du morgen. Ah ja, so, aber entscheidend ist jetzt nicht, was die Frau fühlt, sondern was du empfindest. Wir beide unterhalten uns ja. Das ist auch der Grund, warum ich anrufe. Ja. Ich würde gern wissen, was du denn dazu meinst oder was du mir raten könntest, wie ich da korrekt rauskomme. Also was heißt korrekt rauskommen, komme ich eh nicht, aber ich kann das nicht einfach so. Also ich habe auch zu ihr gesagt, nachdem es war, wir haben uns dann einen Tag später nochmal getroffen und dann habe ich gesagt, das darf nicht mehr oder das wird nicht mehr passieren. Mhm. Und wenn es für dich nicht möglich ist, da irgendwie das freundschaftlich weiterzuführen, rein freundschaftlich weiterzuführen, dann, dann muss ich mich irgendwie distanzieren, so im Ganzen distanzieren, mhm. weil das geht einfach nicht. Mhm. Ich kann das aber nicht. Dennoch schreibt sie, obwohl du ja eine klare Stellungnahme abgegeben hast, schreibt sie ja. dir seitdem mehr oder weniger heiße SMS-Nachrichten. Ja, heißt es. Ja, ja gut, aber... wo ein bisschen mehr Gefühl einfach sind. Mhm. Also das sind keine reinen freundschaftlichen Kurznachrichten. Genau. Mhm. Mhm. Danach habt ihr dann nicht nochmal geredet. Doch, am Telefon dann nochmal, aber mhm. es war dann so mehr oder weniger dann, also vielleicht 2 Minuten darüber mhm. und dann 10 Minuten also, über ganz was anderes. Ich bin ja schon mal beruhigt, dass du sagst, nein, ich bin in die Frau nicht verliebt. Das ist ja schon mal, das heißt, du hast eine klare Haltung und einen festen Standpunkt. Ja, sie ist wie gesagt, sie ist attraktiv und nett Frau, und so, aber Liebe. Genau, also du willst mit dieser Frau nicht zusammen sein. Nein. Ich finde ja, wenn solche Dinge in solchen Konstellationen, bester Freund und einmal fremdgehen und es ist passiert und so weiter, wenn sowas geschehen ist, obwohl ich immer ein Befürworter bin, das alles auf den Tisch legen und die Wahrheit sagen, dass man solche Sachen überschweigen sollte. Schon, oder? Ja, finde ich schon, weil das ist so verletzend für den Freund und es bringt einen nicht so sehr viel weiter, diese Wahrheit. Hm. Schwierig in dem Fall finde ich jetzt nur, dass sie mehr von dir will. Es wäre einfacher, wenn sie auch sagen würde, okay, es war eine einmalige Sache, schwamm drüber, wir sind jetzt Freunde und das passiert nie wieder und das versinkt jetzt im Verschwiegenen für immer. Wenn du dich mit ihr darauf einigen könntest, es wird jetzt nur kompliziert, wenn die immer mehr von dir will. Ja. Und dann kriegt er das ja mit. Du kannst dich ja nicht von ihr distanzieren und mit ihm weiter befreundet sein. Da hakt es ja, das bekommt er ja mit. Das stimmt, ja. Ne? Und dann wird's kompliziert. Und wenn sie nicht loslassen kann, dann ist die nächste Eskalationsstufe erreicht. Dann ist wirklich die Frage, ob du es ihm sagen solltest. Aber so weit sind wir noch nicht. Hm. Ich fände die eleganteste Lösung, wenn ihr beiden erwachsenen Menschen, du und die Frau, sagen würdet, pass auf, das ist sehr mies, was jetzt hier gelaufen ist. Es ist aber nun mal geschehen. Schwamm drüber. Und wir reden nie wieder und es wird nie wieder passieren. Ja, aber es ist halt so, wir fahren auch mal irgendwo hin zusammen oder nicht nur zu dritt jetzt auch irgendwer anders noch und mhm. Ja, deswegen muss die Frau, deswegen. Du Arme, Entschuldigung. Du bist krank. Entschuldigung, nein, ich habe mich verschluckt. Ja, deswegen muss die Frau eine klare Linie für sich finden. Sonst funktioniert das nicht. Sonst wird das immer irgendwie Spannungen geben und Komplikationen mit sich führen. Ja, ich kann sicher sagen, dass also, wenn wir irgendwo sind, zum Beispiel, dass, also wenn er dann, was weiß ich, auf die Toilette geht, dass dann, zieh mir vielleicht jetzt nicht an Schwanz grapscht, aber dass es immer irgendwie Blickkontakt so in dem Zusammenhang gibt und das ignoriert, irritiert mich halt einfach wahnsinnig in dem Zusammenhang, dass ich das muss sie sein lassen. Mit meinem Spätzl ewig befreundet bin und auch ist die Freundschaft, klar. Das muss sie sein lassen und sie muss auch sein lassen, dir diese SMS-Nachrichten zu schicken. Das heißt, du musst dich mit der nochmal treffen und wirklich Klartext reden, aber von der feinsten Sorte. Mhm. Und wenn die das nicht kann, dann musst du es sagen und dann werden sich die Gegebenheiten schon anders wieder organisieren und finden. Ah. Denn du bist ja, ich merke schon, loyal deinem Freund gegenüber verbunden, ne? Ja, sicherlich. Ja. Und das soll auch dann eine Priorität haben. Im Moment kann man definitiv. Ja, im Moment kann man darüber schweigen, aber wenn sie es immer weitermacht, dann würde ich mich auch verpflichtet fühlen, es dem Freund zu sagen und mich selbst dann auch quasi zu stellen und zu sagen, hier, ich hab's gemacht, aber ich will es nicht, aber ich kann jetzt auch nicht in dem Spannungsverhältnis weiterleben und sie scheint offensichtlich in mich verknallt zu sein, nicht mehr so sehr in dich. Ich fühle mich verpflichtet, als Freund dir das zu sagen. Hm. Also ich soll nichts zu ihm sagen, meinst du? Erstmal nicht, aber mit der Frau Klartext redet, dass sie klar auf Distanz geht zu dir, finde ich. Versuch's mal. Oh, alles klar. Alles Gute, Nick. Danke. Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss. Markus, 16 Jahre alt, morgen. Ja, hallo. Hallo Markus. Hi. Was ist los? Ja, und zwar mein Thema ist Popstar. Popstar? Also ich möchte Popstar werden. Du möchtest Popstar werden? Ja. Sänger, oder was? Sänger, ja, genau. Was hast du denn für ein Vorbild? Sascha. Sascha? Ja, also in der Richtung so. Also ich mache schon seit 4 Jahren Musik. Ja. Also über seit 4 Jahren. Echt? Seit 4 Jahren schon? Seit 4 Jahren. Mit 12 Jahren angefangen? Mit 12, Was heißt, ich mache seit 4 Jahren Musik? Was hast du mit als 12-Jähriger gemacht? Im Kinderchor gesungen oder was? Ja, genau. Eigentlich halt mit 9 Jahren habe ich beim Kinderchor mitgesungen. Ja. Da war ich 2 Jahre und dann bin ich rausgegangen, weil mein Lehrer gesagt hat, ich soll meinen eigenen Weg gehen, weil ich habe eine gute Stimme oder hätte eine gute Stimme und da könnte ich dann also schon Gutes aus mir machen und dann habe ich ein paar Plattenfirmenadressen von dem bekommen und dann hat er gesagt, er wünscht mir so viel Glück und so und dann habe ich halt bei verschiedenen Plattenfirmen probiert, wie zum Beispiel Sony Music, aber es hat leider nicht geklappt, eine Absage bekommen. Wie funktioniert sowas? Stellst du dich da hin und singst einfach solo auf ein Band und schickst das Band ein oder wie geht das? Ja genau, also am besten wäre es halt, wenn man eine CD macht und also schon mit Musikbegleitung, ne? Ja, ja, klar schon. Also ich habe auch eigene Lieder und weil ich denke, es kommt ein bisschen besser an, wie man nachgemachte Lieder macht. Und ja, also, du hast eine CD schon produziert, so eine ich kleine? Ich habe schon eine CD produziert, ja. Wo hast du die Musiker her? Wie bitte? Wo hast du die Musiker her, die das mit dir zusammen produziert haben? Das kann man beim Telefonbuch schon raussuchen. Ach so, aber das ist ein Tonstudio. Ach so, alles organisiert, richtig, also schon relativ professionell gemacht. Professionell, ja, genau. Ja, hingeschickt, Sony sagt, no. Du hast es dann hingeschickt und Sony sagte nein, kein Interesse. Ja, nee, er hat sie momentan kein Interesse an dem Produkt, aber sie würden sich freuen, wenn ich nochmal mal probieren würde. Gut, ja, sagen die immer, ja, klar. Ja. Sind so Sprüche von den Absagen. Warum willst du Popstar werden, Markus? Du bist doch so auch schon ganz nett. Warum muss es nur ein Popstar sein? Ja, nee, ich denke einfach, kann ich mir nicht leben. Was? Ich verstehe, die Schlange ist weg. Was kannst du nicht? Ohne Musik leben. Du kannst nicht ohne Musik leben. Ja, weil ich denke einfach, das ist schon Bestandteil meines Lebens, das ist einfach wichtig. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie verliebt bin oder so oder Probleme habe, das verarbeite ich dann durch ein Lied. Und da schreibe ich halt ein Lied raus und möchte dann unbedingt eine CD machen und das dann wahrscheinlich auch dann veröffentlichen. So, nun könnte man ja sagen, du gibst ein hervorragender Bankkaufmann oder einen hervorragenden Kfz-Mechaniker oder weiß ich was und könntest aber nebenher auch noch deine Musik machen. Warum musst du auch den Ruhm dabei einheimsen? Ja, ich weiß nicht, ich bin halt so. Also, du möchtest auch berühmt werden? Ich möchte berühmt sein, ja genau. Also warum möchtest du berühmt sein? Ja, warum ich berühmt sein möchte, weil ich denke einfach, es ist ein schönes Gefühl, auch sehr, sehr stressig ist der Beruf, aber ich denke einfach, ich möchte auch was in meinem Leben erreichen und indem erreiche ich das, dass ich das Ziel erschaffe und so. Okay, es gibt natürlich auch Eifersüchtige, die sagen, ich kann überhaupt nicht singen oder ich schaffe nicht und so. Und dabei denke ich höre einfach auf mich, denn wenn ich immer so weitermache, denke ich, dass ich irgendwie es schaffen würde. Markus, ich muss gerade unterbrechen. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen eine sehr pfiffige, das sage ich mit sehr viel Ironie, Kabelbetreiberfirma, die heißt Isch. Und ich habe gerade in meinem Monitor gesehen, dass wir gerade einen Bildausfall hatten. Ich weiß nicht, ob die Leute uns hören können. Wir sind es nicht schuld, dieses Mal als Hinweis. Markus, wenn du jetzt so viel erzählt hast von dir, dann sind wir ja schon ganz neugierig geworden. Du weißt, also, was ich jetzt hinaus will. Jetzt will ich das selbst beurteilen können, ob du so eine Kategorie von Sascha bist oder so. Ja, ich hoffe mal. Also ich denke mal nicht so ganz. Also ich will jetzt ein paar Takte hören. Was hören? Singst du einfach so oder hast du irgendein Band, das dir Musik... Nee, ich singe jetzt einfach A Cappella. A Cappella, perfekt. Da kann man es am besten beurteilen. Okay. Ist das ein Stück, das du dir selbst auch ausgedacht hast? Nee, das ist vom Leandro. Aha, okay. Also ist auch nicht mehr da. Kann ich anfangen? Bitte. Girl, I'm driving around the world. I hope that I can find you now. The real me wants some touch somehow. Girl, please tell me where you are. No matter what, just say my name. You're really, oh my girl. Also, Markus, die Leitung ist sehr schlecht, ne? Bitte? Ich sag, die Leitung ist sehr schlecht. Du verstehst mich ja auch ständig auch nicht. Ja, genau, die Verbindung ist schlecht. Ja, aber ich glaube, das klingt verdammt gut schon. Gut. Ja, ich glaube schon. Ich kann es nicht so richtig beurteilen, aufgrund der schlechten Leitung. Und es ist ja auch immer sehr schwer, A Cappella zu singen. Aber ich glaube, das klingt wirklich ziemlich gut. Na, da kommt ja noch so ein anderer Effekt dazu. Ja, wenn das toll gemischt ist und toll produziert. Hast du denn jetzt im Moment Eisen im Feuer? Hast du noch irgendwelche Bewerbungen am Laufen? Ich bewerbe mich jetzt, also ich bin jetzt im Juli dann draußen von der Schule und dann habe ich mir geschworen, also aktiv an Wettbewerben teilzunehmen, mhm. aber ich möchte eigentlich meinen eigenen Weg gehen, indem ich halt dann meine CDs an Plattenfirma verkaufe bzw. verschicke und dann also entdeckt wird. So muss man das auch machen, man muss da ganz zäh sein und manch ein großer Star hat es auch 150 Mal versucht und dann beim 151. Mal hat es dann erst geklappt. Genau. Wir müssen Schluss machen, Markus, ich wünsche dir alles Gute und toi toi toi für deine Karriere, vielleicht werden wir uns irgendwann nochmal unterhalten, dann bist du ein ganz großer Popstar, kann ja sein. Ja, alles Gute, tschüss, nee, in der Technik, Carsten Klinger, bis morgen, ciao.